plädiere für eine bessere Welt. Mit viel Liebe und kein Regen auf dem Gehweg. Ich plädiere für eine bessere Welt. Nur mit Sonnenschein und Burgfräulein Musik. St. Pauli wär noch erste Liga und die wär's nicht abgeschafft. In einer Welt mit ohne Möhrensaft. Ganz ohne Arbeitslosigkeit und auch ohne GZ. Ja, so eine Welt, die wäre wirklich nett. Auch noch die Weltpolitik hätte ein ganz anderes Gewicht. Doch so eine Welt, die gibt es leider nicht. Ich plädiere für eine bessere Welt.